Mittwoch dieser Woche hat der Softwarekonzern Microsoft sein neues Betriebssystem Windows 10 in 190 Ländern offiziell an den Start gebracht. Einige Tage schon wird das System ausgeliefert, vor allem via Internet als Download. Und seit Mittwoch können Kunden, die bereits Windows 7 oder Windows 8 installiert haben, ihre Rechner damit updaten, ein Jahr lang sogar kostenlos. Innerhalb weniger Wochen will der Konzern so die Zahl von 1 Milliarde aktiver Windows 10 Installationen erreichen. Doch wozu dieser ganze Aufwand und was ist so neu am neuen Windows? Mein Kollege Jan Rehm hat sich das System näher angeschaut und war beim Deutschlandstart in Berlin dabei. Wohl wichtigste Neuerung in Sachen Windows? Es gibt nur noch eins. Ein Windows für PCs, für Tablets, für Handys, für Registrierkassen, für Maschinensteuerung und für alle anderen Einsatzzwecke, die Microsoft heute bereits mit seinem System abdeckt. Dafür wurde eine neue Grundlage geschaffen, die Universal Windows Platform. Sie vereinheitliche unter anderem Optik und Haptik des Systems, erklärt der deutsche Microsoft-Geschäftsbereichsleiter für das Windows-Endkundengeschäft Markus Nitschke. Die Benutzeroberfläche, das was man tatsächlich sieht, ist einheitlich über alle Gerätetypen hinweg. Windows 10 weiß, auf welcher Bildschirmgröße, auf welchem Gerät es sich befindet. Das reicht vom Internet der Dinge-Gerät, die manchmal sogar ohne Bildschirm kommen, bis hin zum größten 52 Zoll Surface Hub-Gerät. Das heißt, das Betriebssystem Windows 10 passt sich auf der Benutzeroberfläche den Eingabemodalitäten an. Doch nicht nur oberflächlich soll alles eins sein. So sollen Programmierer dank einheitlichem Unterbau eine Anwendung schreiben können, die dann auf allen Windows 10-fähigen Geräten laufen kann. Nur minimalen Mehraufwand müsse ein Programmierer treiben, habe dafür aber große Vorteile, so Markus Nitschke. Ich habe als Entwickler nicht mehr die Mühe, eine Anwendung für verschiedene Gerätetypen, für verschiedene Betriebssysteme zu entwickeln, sondern ich entwickle die einmal, nehme Anpassungen vor, basierend auf den Bildschirmgröße und Eingabemodalitäten und kann sie dann einmal im Store veröffentlichen und diese App einmal steht dann auf allen Gerätetypen zur Verfügung. Microsoft will so auch einen besonders starken Anreiz schaffen, überhaupt für das neue Windows-System zu programmieren. Heute gilt die Gunst vieler Softwareentwickler eher Apples iOS und Googles Android. Doch schafft der Konzern sein Ziel von 1 Milliarde aktiver Installationen innerhalb weniger Wochen, könnte das für Entwickler durchaus reizvoll sein. Die Milliarde ist dabei nur ein erster Meilenstein. Die Pläne für das 10er Betriebssystem sind höher gesteckt. Es soll auch für Geräte des Internets der Dinge, kurz IoT, zur Standardplattform werden. Der Begriff IoT fasst allerlei technisches Gerät, vom autarken Sensor bis zur komplexen Industriesteuerung zusammen. Microsoft will den Teil des Marktes für sich gewinnen, da eine gewisse Komplexität in Hardware und Bedienung mit sich bringt und zugleich auf Cloud-Lösungen setzt. Dafür bringt der Konzern angepasste Speicher- und Analyseprodukte an den Start. Man wolle zum Beispiel einfach nutzbare Lösungen für das maschinelle Lernen bereitstellen, so Oliver Niedung. Er betreut die IoT-Kunden des Softwarekonzerns. Über das maschinelle Lernen sind sie in der Lage, durch ein zentral einsetzbares Tool, ohne dass sie eine eigene Serverfarm aufbauen müssen, aus den gesammelten Daten, die sie dort zur Verfügung stellen, wirklich diese Abhängigkeiten herauszufiltern, die normalerweise nicht sichtbar sind oder sehr, sehr schwer zu bekommen sind. Das heißt, sie können hingehen und sagen, welche Parameter bewirken, dass am Ende die eine Sache X oder Y passiert. Heißt, das Gerät entweder optimal läuft oder das Gerät überlastet ist. Windows 10 zeigt, Microsoft konzentriert sich zunehmend auf die Zukunftsmärkte mobile Kommunikation und maschinelle Interaktion. Die angestrebte Verbreitung auf dem Desktop soll, so scheint es, die Verbreitung auf mobilen Geräten antreiben. Damit einher geht auch ein Wechsel des Geschäftskonzepts. Weg vom Verkauf einzelner Lizenzen hin zu Software als Dienstleistung. Windows-Manager Markus Nitschke. Gerade im Cloud-Bereich, sowohl Privatkunden als auch kommerzielle Kunden, sehen wir sehr, sehr, sehr viel Wachstum. Wenn Sie sich angucken, wie viele Kunden von uns von dem traditionellen Ich-kaufe-mir-ein-Office-Geschäft, Lizenzgeschäft, jetzt auf ein Abonnementmodell umsteigen und Kunden sich entschließen, ich bezahle jährlich eine Prämie, um immer das neueste und letzte Office auf meinem PC oder auf meinem Tablet zu haben. Diese Transformation findet auch im Windows-Bereich statt. Deswegen sagen wir auch, Windows wird jetzt ab Windows 10 als Service angeboten. Ob dem Kunden dann noch die Wahl zwischen Mieten und Kaufen bleibt, ist unklar. Jan Rehm über den Start von Windows 10.